Du kannst nicht einen Fremden, der nicht deines Stammes ist, als König anerkennen. 5. Mose 17, 15. Ihr Juden sollt kein Aas essen. Dem Fremdling in deinem Tor magst du es geben, dass er es esse, oder verkaufe es einem Nichtjuden. Denn du bist ein heiliges Volk. 5. Mose 14, 21. Denn welche Nichtjuden oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und ihre Völker verwüstet werden. Jesaja 16, 12. Er wird dir ihre Könige in deine Gewalt geben, und du sollst ihr Andenken vernichten auf Erden. 5. Mose 7, 24. Fürchte dich nicht vor dem Volke dieses Landes, denn sie sind dir zum Fraß gegeben. Dir zu geben große schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser alles Guten voll, die du nicht gefüllt hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast, und du wirst dich satt darin essen. 5. Mose 6, 10 bis 11. Und die Könige sollen deine Pfleger und die Fürstinnen deine Säugammen sein. Sie werden vor dir niederfallen auf das Angesicht und den Staub von deinen Füßen lecken. Jesajas 49, 23. Fremde, Nichtjuden, werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dir dienen. Und deine Tore sollen stets offen stehen, Tag und Nacht, dass die Güter der Völker zu dir gebracht werden unter der Führung ihrer Könige. Jesaja 60, 10 bis 12. Das Volk Juda im Land übet Gewalt und raubet getrost und schindet die Armen und Elenden und tut den Nichtjuden Gewalt und Unrecht. Hesekiel 22, 29. Die Erzväter Judas und jüdischen Stammeshelden. Abraham verkuppelt seine Frau Sarah an den ägyptischen König als Kebsweib zum Geschenke, aber der Herr Jahwe plagte darauf den Pharao mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Weibes, willen. 1. Moses 12, 11 bis 20. Später verkuppelt Abraham sein Weib auch an Abimelech und heimst Geschenke dafür ein. 1. Moses 20, 1 bis 18. Isaak tut mit seinem Weibe desgleichen. 1. Mose 26, 7. Esau und Jakob. Zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Leute werden sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Größere wird dem Kleineren dienen. 1. Mose 25, 23. Der Erste, der geboren ward, war rötlich blond und mit dichtem Haarwuchs. Und sie nannten ihn Esau. Der zu zweit kam, hing sich an die Ferse des Ersteren, dass er ihn mit vorwärts bringe. Daher nannten sie ihn Jakob, der Listige, der Schelm. Und da nun die Knaben groß wurden, ward Esau ein Jäger und Ackersmann, Jakob aber ein glatter Mann, der in den Hütten der Menschen blieb. 1. Mose 25, 25 bis 27. Der blinde Vater spricht zu Jakob: Siehe, der Geruch meines Sohnes Esau ist wie der Geruch des Feldes, darauf der Segen des Herrn ruht. 1. Mose 27, 27. Zu Esau: Dein Bruder ist hinterlistigerweise gekommen und nahm dir den Segen hinweg. Und Esau sprach: Er heißt mit Recht Jakob, Schelm, denn er hat mich nun zweimal hintergangen. Meine Erstgeburtsrechte nahm er mir, und nun nimmt er auch noch meinen Segen. 1. Mose 27, 35 bis 36. Mit deinem Schwerte wirst du, Esau, dich erhalten, doch deinem Bruder dienstbar sein. Aber es wird geschehen, wenn du dich anstrengst, wirst du dich wieder zum Herrn machen und sein Joch von deinem Halse abschütteln. 1. Mose 27, 40. Die Kinder Labans sprachen: Jakob hat all unseres Vaters Gut an sich gebracht und von unseres Vaters Gut solchen Reichtum zu Wege gebracht. Und Rachel stahl ihres Vaters Hausgötterbilder und Jakob überlistete Laban. 1. Mose 31, 1, 19, 34.